sei nicht traurig, mein Kind. Auch wenn du mich nicht siehst, du bist nie allein. Dies ist die Stunde, mein eigener Schluss. Ich allein entscheide, wie es enden muss. Niemand zwingt dein Leben ein. Glaub nur meinem Kuss. Schau mich einmal noch an. Siehst du auch, was ich sehe? Einen Kuss. Und dann sag Adieu. Was hast du getan, Kim? Warum? Die Götter, sie bringen dir deinen Sohn. Bitte stirb nicht. Halt mich einmal noch. Geschah.